Florent Beaufort spielt zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Manuel Nauri das Klavierkonzert von Boris Borowski. Thank you. Thank you. Thank you. das Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit dem Klavierkonzert von Boris Borowski, interpretiert von Florent Beaufard und dem Deutschen Symphonieorchester Berlin. Am Pult Manuel Nauri. Martin Dressler und Moritz Beck werden philosophisch mit Musik von Johannes Brinkmann. Kammern der Zeit, Blitz eines Wegs. Thank you. Martin Dressler und Moritz Beck mit Kammern der Zeit von Johannes Brinkmann. Wir schmelzen dahin im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Gerald Eckert, Melting Away für Schlagzeug, Orgel und Elektronik. Und Gerald Eckert ist selbst auch dabei. Sie hören Bayern 2, das Concerto Bavarese mit Musik von Gerald Eckert. Melting Away für Schlagzeug, Orgel und Elektronik. Ein Trio um den Komponisten. Mondlieder für Oboe und Tonband hat Jürgen Schmidt geschrieben und Ricardo Rodriguez lässt sie uns hören. Thank you. Ricardo Rodriguez mit Mondliedern für Oboe und Tonband von Jürgen Schmidt. In Chile waren seine Gedichte lange Zeit verboten. Und die Gedichte, die ihn berühmt gemacht haben, waren vor allem Liebesgedichte. Pablo Neruda. Carola Obermüller hat sich durch ihn inspirieren lassen und inzwischen geschrieben. Gesungen wird's von Petra Hoffmann, begleitet vom Ensemble Avantage. Im Baum fort. Nachts sitzen wir in einem Boot. Die Laken sind dran gezogen. Vampirzähne stoßen zu. Schwarzer Brand nistet sich ein. Nach dem Wald ins Brandige Petra Hoffmann war die Solistin im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das Stück hieß Inzwischen von der Komponistin Carola Obermüller, inspiriert durch Pablo Neruda. Mit dabei das Ensemble Avantage. Dämmerung, Nacht und Morgengrauen. Lorenz Schmidt und Günther Horn nehmen uns mit, wenn der Mond erwacht, wenn der Mond tanzt und auch wenn der Mond müde ist und einschläft. Drei Stücke von Günther Horn. Thank you. An den Mond, Luna mit Lorenz Schmidt und Günther Horn.